Die Taschenfabrik Pyongyang wurde am 10. Januar eingeweiht. An der Einweihungsfeier nahmen Teil Kim Suk-il, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die baubeteiligten Mitarbeiter und Werktätigen der Partei und Marktorgane, Fabriken und Betriebe in der Stadt Pyongyang sowie die Belegschaft der Taschenfabrik Pyongyang. Kim Suk-il, Kandidat des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Parteikomitees der Stadt Pyongyang, hob in seiner Einweihungsansprache hervor, die Taschenfabrik Pyongyang sei eine Frucht der erhabenen Liebe des Marschalls Kim Jong-un zur Nachwelt und zum Volk und ein wertvolles Schaffenswerk des Geistes der todesmutigen Durchsetzung und der selbstständigen Entwicklung von Mitarbeitern, Parteimitgliedern und Werktätigen in der Hauptstadt. Die Taschenfabrik Pyongyang verfügt über alle Bedingungen für die Produktion, darunter Modellraum, Abteilungen für Schneiden, Näharbeit und Verpackung, das Kabinett zum Studium der Wissenschaft und Technik, die Steuerungszentrale, ein Raum für technische Vorbereitung und Designraum.